Erster zu dieser Zeit wird der Herr der Gott aller Familien Israels sein, und sie werden sein eigenes Volk werden. Zweiter, der Herr sagt, dass das Volk, das den Krieg überlebt hat, in der Wüste Gnade gefunden hat, während Israel nach Ruhe suchte. Dritter, der Herr erschien aus der Ferne und sagte, dass er sein Volk mit einer ewigen Liebe liebt und ihnen deshalb treu bleibt. Vierter, er wird Israel wieder aufbauen, damit sie sich mit Musikinstrumenten schmücken und fröhlich miteinander tanzen können. Fünfter, die Menschen werden wieder Weinberge auf den Bergen von Samaria pflanzen und die Früchte ihrer Arbeit selbst genießen. Sechster, es wird ein Tag kommen, an dem die Wächter im Gebirge Ephraim rufen, dass alle gemeinsam zum Berg Zion zum Herrn gehen sollen. Siebter, der Herr fordert das Volk auf, laut vor Freude über Jakob zu jubeln und ihn zu bitten, den Rest Israels zu retten. Achter, er wird sie aus dem Norden und von den Enden der Erde zurückbringen, wobei auch Schwache und Verletzte zu dieser großen Gruppe gehören. Neunter, sie werden weinend und betend zurückkehren, während der Herr sie sicher an Wasserbächen entlang führt, weil er wie ein Vater für Israel ist. Zehnter, die Völker sollen die Botschaft des Herrn hören und weitersagen, dass er Israel sammelt und beschützt wie ein Hirte seine Herde. Elfter, der Herr befreit das Volk Jakob und rettet es aus der Hand von Feinden, die eigentlich viel stärker waren als sie. Zwölfter, sie werden auf dem Berg Zion jubeln und sich über die guten Gaben wie Getreide, Wein und Öl freuen, so dass ihr Leben wie ein bewässerter Garten blüht. Dreizehnter, junge und alte Menschen werden gemeinsam tanzen und fröhlich sein, weil Gott ihre Trauer in große Freude verwandelt und sie tröstet. Vierzehnter, die Priester werden mit guten Dingen versorgt werden, und das ganze Volk wird von der Güte des Herrn satt werden. Fünfzehnter, in Rama hört man bitteres Weinen, weil Rahel um ihre Kinder trauert und sich nicht trösten lässt, da sie verloren sind. Sechzehnter, doch der Herr sagt, dass sie mit dem Weinen aufhören soll, weil ihre Mühe belohnt wird und ihre Kinder aus dem Land der Feinde zurückkehren. Siebzehnter, es gibt Hoffnung für die Zukunft, denn der Herr verspricht, dass die Kinder wieder in ihr eigenes Gebiet zurückkommen werden. Achtzehnter, Gott hört, wie Ephraim klagt und zugibt, dass er wie ein ungezähmtes Tier bestraft wurde, weshalb er nun um Umkehr und Hilfe bittet. Neunzehnter, nachdem das Volk sich abgewendet hatte, bereute es seine Taten und schämte sich zutiefst für die Fehler aus seiner Jugend. Zwanzigster, Gott fragt, ob Ephraim nicht sein geliebtes Kind ist, denn obwohl er ihn bestrafen musste, empfindet er immer noch tiefes Mitleid mit ihm. 21. Das Volk soll sich wegweiser aufstellen und genau auf den Pfad achten, damit es sicher in seine eigenen Städte zurückkehren kann. 22. Gott fragt die untreue Tochter, wie lange sie noch zögern will, da er etwas völlig Neues auf der Erde erschaffen wird. 23. Wenn der Herr das Schicksal des Volkes wendet, wird man in Juda wieder sagen, dass der Herr den heiligen Berg und den Ort der Gerechtigkeit segnen soll. 24. In Juda werden Bauern und Hirten friedlich zusammenleben, während sie gemeinsam in den Städten und auf dem Land wohnen. 25. Der Herr verspricht, dass er die Durstigen erfrischen und alle Menschen, die erschöpft sind, wieder mit Kraft füllen wird. 26. Nach diesen Worten wachte der Prophet auf und stellte fest, dass sein Schlaf und diese Vision sehr angenehm gewesen waren. 27. Es kommt die Zeit, in der der Herr dafür sorgt, dass die Zahl der Menschen und der Tiere in Israel und Juda wieder stark zunimmt. 28. Genauso wie der Herr früher darüber gewacht hat, sie zu zerstören, wird er nun darüber wachen, sie wieder aufzubauen und zu pflanzen. 29. In jener Zeit wird man nicht mehr sagen, dass die Kinder leiden müssen, weil ihre Väter unreife Trauben gegessen haben. 30. Stattdessen wird jeder Mensch nur für seine eigene Schuld verantwortlich sein und für seine eigenen Fehler die Folgen tragen. 31. Der Herr kündigt an, dass er bald einen neuen Bund mit dem Volk Israel und dem Volk Juda schließen wird. 32. Dieser Bund wird anders sein als der Vertrag mit ihren Vorfahren, den sie gebrochen haben, obwohl Gott wie ein Eheherr für sie sorgte. 33. Der neue Bund besteht darin, dass Gott sein Gesetz direkt in ihren Verstand und in ihr Herz schreibt, damit er ihr Gott ist. 34. Niemand muss dann mehr seinen Nachbarn belehren, den Herrn zu kennen, weil alle Menschen ihn von klein bis groß kennen werden und er ihre Sünden vergisst. 35. Der Herr, der die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht bestimmt hat, zeigt durch die Ordnung der Natur seine große Macht. 36. Solange diese Naturgesetze bestehen, wird auch das Volk Israel niemals aufhören, ein Volk vor Gott zu sein. 37. Gott sagt, dass er Israel niemals wegen ihrer Taten verstoßen wird, solange man den Himmel nicht messen oder die Erde vollständig erforschen kann. 38. Es kommt die Zeit, in der die Stadt Jerusalem für den Herrn wieder aufgebaut wird, von einem Turm bis zum Ecktor. 39. Die Grenzen der Stadt werden sich noch weiter ausdehnen, damit das gesamte Gebiet für die Zukunft genau festgelegt ist. 40. Das ganze Tal und alle Felder bis zum Bach Kidron werden dem Herrn geweiht sein, sodass dort nie wieder etwas zerstört oder niedergerissen wird.